Einheit 6 Übungen Ü5 Entschuldigung, wo ist die Cafeteria? In der 4. Etage rechts. Wo sind die Toiletten, bitte? Gleich hier rechts. In welcher Etage ist die Personalabteilung? Die Personalabteilung? Moment, in der 4. Etage links. Entschuldigung, wo finde ich das Sekretariat? Hier im Erdgeschoss links. Wo ist bitte das Zimmer von Herrn Dr. Sprenger? Das ist das Zimmer Nummer 21, in der 2. Etage links. Entschuldigung, wo ist das Büro von Frau Stein? Frau Stein hat das Zimmer Nummer 32 in der 3. Etage rechts.